Liebe Hörerinnen und Hörer, mir geht's nicht gut. Mental, nicht materiell oder gesundheitlich, da scheint mir sprichwörtlich die Sonne aus dem... Ach, ihr wisst schon. Dennoch könnte es sein, dass ich mit dieser Konserve einen Teil meiner Hörerschaft einbüße. Falls dem so ist, danke für die bisherige Treue. Aber manchmal will es einfach aus mir raus. Nur würde dazu vielleicht sagen, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Aber das kann ich nicht immer gut. Die letzten Tage ist mir danach und ja, ihr könnt es verstehen oder falsch verstehen, interpretieren oder missinterpretieren, ganz wie ihr wollt. Und ja, ich hab möglicherweise einige von euch lieb, aber sicherlich nicht alle. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 82, die Sonderkonserve, möglicherweise auch die letzte Konserve, und ich bin der Andi. Kaum war meine vorangegangene Konserve am Start, titelte der Kölner Stadtanzeiger: Corona. Kölner Gesundheitsamt sieht erste Anzeichen für Auswirkungen des Karnevals. Angeblich stiegen die 7-Tages-Inzidenzen beim als typisch geltenden Hauptpublikum der Karnevalskneipen, das heißt in den Altersgruppen von 20 bis 39 Jahren. Wer hätte es gedacht? Modellierer hätten das ja zuletzt schon ab Ende Februar für ganz Deutschland prognostiziert. Ein Grund sei der sich schnell ausbreitende Omikron-Subtyp BA2. Sagen Sie. Ich bin stattdessen und immer noch der Ansicht, dass es an den Menschen liegt. Deshalb wundert mich nicht, dass ein mir bekanntes Mitglied des Schmölzchens, das ist der hofstaatliche Dunstkreis des Prinzen für die, die es nicht wissen, also ein mir bekanntes Mitglied des Schmölzchens einer oberbergischen Karnevalshochburg just 3 Tage nach Rosenmontag mit Corona da niederliegt. Oder ein AKW brennt, weil es beschossen wurde. Oder überhaupt Krieg ist. Oder man machtgierige Despoten schalten und walten lässt. Klar kann man zeitgleich Glocken läuten. Klar kann man zeitgleich in jedem Radiosender dasselbe Lied spielen. Nette Aktionen, die nur leider das jeweilige Problem nicht lösen. Aber da sind Menschen ganz groß drin. Im Zeichen setzen, im Probleme mit netten, aber wenig hilfreichen Gesten zu begegnen, und sei es eben Glocken läuten, Licht ausschalten, Applaus vom Balkon, Trecker-Peace-Zeichen, synchronisiertes Liedgut im Radio oder Krankheitsbilder auf Zigarettenschachteln. Kann man machen. Aber Corona ist immer noch da, Lungenkrebs auch und der Krieg nicht beendet. Ach Leute, könnte ich jetzt sagen, das zöge mich alles so runter, aber tut es nicht. Nach über 50 Jahren habe ich eine recht desillusioniert gefestigte Meinung in Sachen Menschen. Gelernt habe ich in dieser Zeit, dass es sich ein Aggressor in der Regel zweimal überlegt, ob er sich mit einem gleichwertigen oder überlegenen Gegner anlegt. Meine Kindheit war bestimmt von Vorräten im Keller, einem eisernen Vorhang, dem Wettrüsten zweier Atommächte und dem Damoklesschwert alias dem roten Knopf, der mutmaßlich den Dritten Weltkrieg auslöst. Letzteren hat niemand gedrückt, weil auf den Erstschlag immer genug Zeit blieb, den Gegenschlag auszulösen. Interkontinentalraketen hatten eine gewisse Flugzeit. Und weil niemand so irre war, aus Prinzip die Welt zu vernichten, nur weil er seinen Willen nicht kriegte. Und weil zudem nicht jeder die Bombe hatte. Heute ist das anders und eigentlich könnte man in einer aufgeklärten, global vernetzten Welt doch erwarten, dass die Gesamtbevölkerung einer Atommacht es geregelt bekommen sollte, einen Despoten aus seinem Amt zu entfernen, bevor er den Dritten Weltkrieg anzettelt. Tja, kann man offensichtlich nicht. Da bin ich wohl zu einfach gestrickt und vielleicht erwarte ich auch zu viel. Und wenn dann der WDR über Gänsehautmoment heute überall in NRW twittert, weil über 200 Radiosender in der ganzen EU gleichzeitig Give Peace a Chance als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine spielten, weiß ich auch nicht. Das ist wohl mehr so ein Ding, um sich hier in deutscher Sicherheit etwas besser zu fühlen. Schulterschluss und Zusammenrücken gibt den meisten Halt und ein gutes Gefühl. Ich befürchte allerdings, Der Aggressor hat's nicht gehört und wenn, wär's ihm vermutlich egal. Und ihr, die ihr Gänsehaut hattet nun, wahrscheinlich hättet ihr die auf einem Lennon-Konzert ohne Ukraine-Hintergrund mit Feuerzeugen auch gehabt. Ich mag mich irren. Die Menschen in der Ukraine unter Beschuss hatten den jedoch mutmaßlich nicht. Eingekesselt, kein Strom, kein Wasser, keine Nahrung und kalt ist es auch. Und auf Twitter lese ich, dass der Despot dem Herrn Bundeskanzler erzählt, dass er zum Frieden bereit wäre, wenn alle seine Forderungen erfüllt werden. Und dass Herr Stoltenberg sagt, dass, wenn die NATO eingriffe, wir einen vollen Krieg in Europa hätten. Und dass der NABU sagt, dass die russische Attacke auf das Atomkraftwerk unverantwortlich und gefährlich sei, weshalb man Atomkraft in Deutschland nicht mehr zur Debatte stellen sollte, weil es hochriskant ist. Letzteres kann man so oder so sehen. Riskant ist derzeit nur der Despot, wie ich finde, aber was weiß ich schon. Und die Angst um unsere Komfortzone. Deshalb lässt man ihn halt machen. Darum meine ketzerische Frage, ich weiß, aber was wäre, wenn er nach der Ukraine nicht aufhörte? So ein Siegestaumel könnte ja die Sinne vernebeln. Nach der Krim hört er ja auch nicht auf, ein starkes Indiz, wie ich finde. Also was ist dann? Hat schon jemand eine Playlist ausgesucht? Was würde stattdessen passieren, wenn die NATO, passiv wohlgemerkt, der ukrainischen Einladung nachkäme, quasi auf Besuch führe? So ein NATO-Panzer ist in zerbombtem Terrain mehr oder weniger als geländetaugliches Diplomatenfahrzeug zu sehen. Ja, ich weiß, klingt vollkommen absurd und abgedreht, aber ich spreche nicht davon, Kampfhandlungen zu beginnen. Müsste man ja auch nicht, solange so ein Diplomatenfahrzeug nicht beschossen würde. Die stünden dann da und an dieser Linie wäre Schluss. Was für ein Gedanke. Herr Stoltenberg teilt den nicht. Er äußerte wohl, dass, wenn die NATO eingriffe, wir einen vollen Krieg in Europa hätten. Was haben wir denn jetzt? Einen 3/16-Krieg? In den nächsten Tagen ziehen bei unseren Nachbarn ukrainische Flüchtlinge ein. Da ist eine Wohnung frei, finde ich gut, überaus passend hier in der Siedlung, die damals für uns Vertriebene gebaut wurde, Landesmittel finanziert, mit und als Nebenerwerbsstelle. Wir waren damals nicht sehr gelitten. Was heißt wir, ich war noch klein. Und jetzt schließt sich der Kreis. Aber was sage ich denen? Es werden wohl Frauen, Kinder und Alte sein, denn jeder Wehrfähige hat Widerstandsbefehl. Darf nicht ausreisen. Reine Vermutung, heute an einem Samstag, 2 Tage nach der letzten Konserve. Die Info ist ganz frisch. Ernsthaft, was sage ich denen und wie komme ich mir davor? Laut WDR sagt Herr Reul, dass der Ukraine-Krieg ein europäischer Krieg sei, der uns alle angehen muss. Zitat: Putin hat hier Feuer gelegt an das Haus Europa. Ja, so empfinde ich auch. Aber warum fährt da niemand zum Löschen? Unübersichtliches Terrain? Google doch mal den Wetterbericht, vielleicht regnet's ja gleich. Möglicherweise geht's ja auch von alleine aus. Meine Prognose? Wird es nicht. Ich bin Pessimist. Jeden Tag sterben in diesem Krieg sinnfrei Menschen, weil die Rechtschaffenen drumherum sich unter anderem mit Glockengeläut, Demos und John Lennon das Gewissen reinigen und glauben, dass der Despot damit aufhört, wenn er hat, was er will, aufhört, wenn er eine Strähne hat. Einen Lauf? Ernsthaft? Auch wenn es Frau Baerbock das Herz zerreißt, weil sie einen kühlen Kopf behalten will, muss, was weiß ich? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach dem Motto, Herr P., der ist ein Ehrenmann, der greift nur die Ukrainer an und wenn er hat, was er gerade will, dann hält er fortan still? Ich habe Zweifel, zumal er gerade 70 ist, da kann er locker noch 20 Jahre seine Vorstellungen von der Welt verwirklichen. Oder ist das die Ausrede und die Ukraine der Tribut, das Schutzgeld quasi, das man einem Despoten zahlt in der Hoffnung, dass er ein paar Jahre Ruhe hält? Nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen, die wir über die Tatsachen haben, beunruhigen uns, sagte sinngemäß einst ein Philosoph. Damit hatte er nicht Unrecht, denn meine Meinung über diverse Tatsachen beunruhigt mich tatsächlich, zumal sich Dinge in der Geschichte gerne wiederholen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Hyperinflation, Deutschland ging es schlecht, dann kam ein neuer Macher, der sagte, was das Volk hören wollte, und was sich daraus entwickelte, ist hinlänglich bekannt. Jetzt wird Russland sanktioniert und möglicherweise in eine Hyperinflation gestürzt. Ihren Macher haben die schon, der dem Volk sagt, was es hören will. Der Gedanke, was sich daraus entwickeln könnte, missfällt mir sehr und beunruhigt mich. Es mag euch desillusionieren, aber der Krieg ist bereits in unserem Vorgarten. Vielleicht brennt in Kürze auch unsere Komfortzone. Man kann die Feuerschneise im Wald anlegen oder eben erst hinter der Grundstückshecke. Das beantwortet mir aber leider nicht die Frage, was ich den neuen Nachbarn denn nun sagen soll, wenn sie mich fragen, warum Deutschland respektive die westliche Welt nichts dagegen tut, dass ihre Verwandten, Freunde, Männer und Kinder weiterhin in der Ukraine sterben. Vielleicht, ja sorry, aber da kann ich nichts machen, das ist Politik und schaut mal, ihr seid doch gerade angekommen und hier ist es doch schön, so mit Vorgarten und so. Wenn wir jetzt den Herrn P. verärgern, macht er das vielleicht auch kaputt und ihr wollt doch nicht schon wieder umziehen, oder? Naja, vielleicht fragen sie ja auch nicht. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 82 vom 5.3.22. Kritik? Ach, ihr schreibt sonst auch nicht. Darum einfach nur Danke fürs Zuhören vom von der Seele reden dürfen. Ich bin erstmal durch. Der Andi.